Das sind unsere Schlagzeilen. Möglicher Täter nach Mord in Rehburg festgenommen, Ausstellung über Anne Frank und HSG reist nach Großenhaidorn. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Der Ortsrat Eistrup hat in seiner neuesten Ratssitzung den Haushalt für das Jahr 2016 verabschiedet. Sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch die Gewerbesteuer für das laufende Jahr konnten auf jeweils mehr als 1 Million Euro angesetzt werden. Mit rund 13.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Eistrup an der Aufnahme des örtlichen Bahnhofs in den Großraumverkehr Hannover. Der Bahnhof ist unser Tor zur Welt, betonte Ratsmitglied Carsten Broschwitz. Vom 7. April bis zum 3. Mai wird in der Nienburger St. Martinskirche die Wanderausstellung Anne Frank zu sehen sein. Diese basiert auf dem Tagebuch des jüdischen Mädchens und ist Symbol für den Völkermord der Nationalsozialisten. Neben der Ausstellung, die sich besonders an Jugendliche richtet, wird es ein weitläufiges Rahmenprogramm geben. Initiator dieser Wanderausstellung ist das Anne-Frank-Zentrum um Larissa Otte. Also die Ausstellung hat 11 Module, erzählt zum einen die Lebensgeschichte von Anne Frank im historischen Kontext. Es sind schon viele Bilder auch zu sehen, Bildtext. Aber wir haben auch viele Filme und Bildschirme integriert in die Ausstellung, vor allem im aktuellen Teil, wo es um Fragen zu Diskriminierung heute, wer bin ich eigentlich, wer sind wir, wie bilden wir Gruppen, und dort gibt es auch einige Filmclips. Ein 63-jähriger Mann ist gestern Nachmittag tot in seiner Wohnung in Rehburg aufgefunden worden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Als tatverdächtig gilt der 33-jährige Sohn des Mannes. Dieser wurde bereits gestern Abend vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Aus ermittlungstaktischen Gründen gaben die Polizei und Staatsanwaltschaft keine Details zur Tat, zu einem möglichen Motiv oder sonstige Einzelheiten bekannt. Im Laufe des Tages wollen sich die Behörden dann ausführlich äußern. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg geht es am Samstagabend auswärts nach Großenhaidorn. Der dortige MTV steht aktuell auf dem 8. Tabellenplatz und somit 5 Zähler hinter Nienburg. Trainer Dirk Pauling warnt besonders vor den guten Einzelspielern. Sie haben sehr gute Individualisten dabei, mit Juric, der aus dem Rückraum und aber auch spielstark ist. Sie haben mit Hermann jetzt einer, der halt das Spiel lesen kann, der so eine Mannschaft führen kann. Und da weiß man nie, was er gerade für Ideen hat. Und Herr Reese ist auch ein junger Spieler, der sich entwickelt hat in dieser Saison auf Rückraum rechts und Rückraum Mitte. Also sie sind da gut besetzt und schwierig auszurechnen, was sie ihnen wirklich an dem Tag auf die Platte bringen. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19 Uhr in Großenhaidorn. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.